Wie ist das mit deiner Tochter? Stellst du ihr nach? Gehst du ihr hinterher? Vertraust ihr nicht so sehr? Wie ist das mit deinem Sohn? Funktioniert das schon? Oh Mann, steht der schön stramm? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wie ist das mit deiner Frau? Kennst du sie genau? In ihrem Tagebuch bist du dich heimlich schlau. Um 6 Uhr morgens schellt der Wecker, du stehst auf, alles ist gemacht. Denn dein liebes Frauchen hat brav an alles gedacht. Fick dich, verpiss dich, ich will dich hier nicht sehen, oh nein, du solltest besser gehen. Fick dich, hey, fick dich und verpiss dich, du, ich will dich hier nicht sehen, du solltest besser gehen. Heute bist du hier bei mir auf meinem Konzert. Der Steuerzahler zahlt den Eintritt, oh Mann, da läuft ja was verkehrt. Die Uniform, die ist zu Hause, denn hier bist du in Zivil. Schreibst auf, merkst dir Gesichter und spielst ein falsches Spiel. Vor 70 Jahren, da war das ähnlich. Damals im dritten Reich. Vielleicht fängt heute das vierte an, doch die Scheiße war braun und gleich. Fick dich, verpiss dich, ich will dich hier nicht sehen. Fick dich, hey, fick dich und verpiss dich, du, ich will dich hier nicht sehen, du solltest besser gehen. Fick dich, hey, fick dich und verpiss dich, verpiss dich.